Erster, ich dachte, ich möchte nicht noch einmal traurig zu euch kommen. Zweiter, wenn ich euch traurig mache, wer macht mich dann froh? Nur der, den ich traurig mache. Dritter, ich schrieb euch einen Brief über diese Sache. Ich wollte nicht traurig sein, wenn ich komme. Ich sollte Freude haben, nicht Traurigkeit. Ich weiß, dass meine Freude auch eure Freude ist. Vierter, ich schrieb euch mit viel Kummer und vielen Tränen. Ich wollte euch nicht traurig machen. Ich wollte, dass ihr meine große Liebe zu euch erkennt. Fünfter, ein Mann hat Traurigkeit verursacht. Er hat nicht mich traurig gemacht. Er hat euch alle traurig gemacht. Ich sage nicht zu viel, nur einen Teil davon. Sechster, die Strafe von der Mehrheit ist genug für diesen Mann. Siebter, darum sollt ihr ihm jetzt vergeben. Sprecht ihm Mut zu. Helft ihm, damit er nicht verzweifelt. Achter, ich bitte euch, zeigt ihm eure Liebe. Neunter, ich schrieb euch, um euch zu prüfen. Ich wollte sehen, ob ihr in allem gehorcht. Zehnter, wenn ihr jemandem vergebt, vergebe ich auch. Was ich vergeben habe, habe ich für euch getan. Ich tat es vor Christus. Elfter, wir wollen nicht, dass der Satan uns überlistet. Wir kennen seine Pläne sehr gut. Zwölfter, ich kam nach Troas, um die gute Nachricht von Christus zu erzählen. Gott öffnete mir dort eine Tür. Dreizehnter, aber ich war nicht ruhig. Ich fand meinen Bruder Titus nicht. Darum verabschiedete ich mich von ihnen. Ich reiste nach Makedonien. Vierzehnter, Gott sei Dank. Er führt uns immer zum Sieg durch Christus. Er zeigt seine Botschaft überall durch uns. Es ist wie ein guter Duft. Fünfzehnter, wir sind für Gott wie ein guter Duft von Christus. Das gilt für Menschen, die gerettet werden. Es gilt auch für Menschen, die verloren sind. Sechzehnter, für die einen ist es ein Geruch, der zum Tod führt. Für die anderen ist es ein Geruch, der zum Leben führt. Wer kann diese Aufgabe erfüllen? Siebzehnter, wir sind nicht wie viele andere. Sie nutzen Gottes Wort für Geld. Wir sprechen ehrlich vor Gott. Wir tun es durch Christus, weil Gott es will.